6. Müde. Cansado. Müssen zu tun haben. Ter que. Bei uns, aber auch dort. Lá. Büro. O escritório. Brauchen müssen. Precisar de. Sich entspannen. Descontrair-se. Das stimmt. Pois é. Recht haben. Ter razão. Wir könnten. Podíamos. Wohnviertel. O bairro. Hoch. Alto. Donnerstag. A quinta-feira. Weil, aber auch warum. Porque. Treffen, Besprechung, Versammlung. A reunião. Freitag. A sexta-feira. Sich treffen. Encontrar-se. Zusammen. Juntos. Einverstanden. De acordo. Abgemacht. Combinado. Vereinbaren. Combinar.